Sicher wissen Sie schon vieles über Wahlen und die politischen Institutionen in Deutschland. Testen Sie sich nun. Sie hören verschiedene Aussagen. Entscheiden Sie, was ist korrekt, A oder B? Wiederholen Sie die korrekte Variante nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung. Die Aussagen können Sie in Ihrem Begleitheft in Übung 7 mitlesen. Erstens, der Bundeskanzler. A. ist nicht Chef der Regierung. B. wird von den Abgeordneten gewählt und kann Minister vorschlagen. B. Er wird von den Abgeordneten gewählt und kann Minister vorschlagen. Zweitens, der Bundestag. A. wählt den Bundeskanzler und macht Gesetze. B. repräsentiert die einzelnen Bundesländer. A. Er wählt den Bundeskanzler und macht Gesetze. Drittens, der Bundespräsident. A. ist Chef der Regierung. B. repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland und ernennt zum Beispiel die Minister. B. Er repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland und ernennt zum Beispiel die Minister.